letzte Fisch im Wasser schwingt, seine Flossen wild und springt. Raus aus dem Meer, genug getaucht, Zeit an Land zu gehen. Findest du nicht auch, dass der Ozean zu kalt und die Sonne viel zu heiß? In dieser Welt werd ich nicht alt, warum bin ich geboren, was soll der Scheiß? Gibt's hier einen Ausweg oder nur Kapitulation? Gibt's hier einen Ausweg oder kommt der Fischkutter schon? Yeah. Der erste Fisch am Strand legt scheu aufs Meer hinaus, das ist ihm neu, dass er seine Welt von außen sieht und dabei nicht weiß, was mit ihr geschieht. Heimatlos und depressiv, warum ist es scheiß Meer so tief? Ich kenn hier draußen doch keine Sau, und was ich hier soll, weiß ich auch nicht genau. Gibt's hier einen Ausweg oder nur Kapitulation? Gibt's hier einen Ausweg? Der letzte Fisch am Strand gibt auf, lässt den Dingen ihren Lauf. Soll die Welt doch untergehen, der letzte Fisch zu sein ist ja auch ganz schön. Vielleicht schreib ich bald ein Buch, Erinnerungen hab ich genug daran, wie schön's im Meer doch war und wie leblos ich lebte Jahr für Jahr. Gibt's hier einen Ausweg oder nur Kapitulation? Gibt's hier einen Ausweg? Gibt's hier einen Ausweg oder nur Kapitulation? Gibt's hier einen Ausweg? Sind all die anderen Fische hin? Abgesoffen, die haben verlernt zu schwimmen. Oh, wo sind all die anderen Fische hin? Abgesoffen, yeah, die haben verlernt zu schwimmen. Abgesoffen, die haben verlernt zu schwimmen.